Willkommen bei Mumpitz und Glitzer. Rewatch Sex and the City, Folge Nummer 2, Models und Menschen. Hallo Nils. Hallo Chris. Wir sprechen jetzt über die zweite Folge und wie immer deine Einleitung dazu, bitte. Mats ab. Ja. Miranda geht auf ein Date mit einem Mann, bei dem sich herausstellt, dass er sonst nur Models datet. Danach trifft sie Skipper in einem Späti wieder und sie schlafen das erste Mal miteinander. Carrie interviewt Barclay, einen Künstler und Modeljäger, der seine Eroberungen beim Sex filmt. Derek, Model und einziger Kunde von Carries schwulem besten Freund Stanford, übernachtet bei Carrie nach einer Show, aber sie schlafen nicht miteinander. Samantha jagt Barclay, kriegt ihn ins Bett und besteht darauf, gefilmt zu werden. Also die Folge war in dem Sinne interessant, weil das schon wieder mit so einer Anfangsgeschichte anfängt. Und diese Geschichte mit Miranda, die diesen Modeljäger datet und dann die Freunde trifft, die sonst immer nur irgendwelche dummen Models zu Gesicht bekommen, die sich dann immer übergeben und sonst nichts essen. Den Anfang fand ich sehr schön. Also sie einfach bei so einem Abend mit, na, ich weiß gar nicht, wie gut sie die alle kennt. Das machte den Eindruck, als würde sie die gar nicht kennen und neu eingeführt werden durch ihn, mit dem sie wahrscheinlich auch das erste Mal auf einem Date war. Und dann stellen sie ihr so eine Frage, wie so ein Charakterfeststellungsspiel oder so. Und im Nachhinein kommt halt raus, dass sie das immer mit seinen Freundinnen machen und dass alle bisher Models waren und nie eine vernünftige Antwort hatten und die Atmosphäre bei ihr dann ganz anders war. Das fand ich eine sehr lustige Idee. Ja, aber auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, würdest du das machen? Also nein, das ist total natürlich total unhöflich, vor allem wenn das rauskommt. Ja, also, ja eben. Und das also, dann im Nachhinein ihr auch noch zu erzählen, so in der Küche. Ja, ne? Eben. Also ich meine, ich würde das vielleicht machen, wenn jemand die Marotte hätte, jede Woche jemand anders mitzubringen und ich die auch noch alle ganz furchtbar finde. Ich verstehe überhaupt nicht, warum er mitmacht. Also warum er seine Freundin in diesem Spiel teilhaben lässt, weil eigentlich heißt das ja, dass er weiß, wie blöd die sind. Mhm. Also ja, aber dieser Rückblende ist super lustig. Also, dass man erst sieht, wie es sein sollte und dann diese schmollenden Models, die aufstehen oder ihm ins Ohr flüstern und einfach beleidigt gehen, oder? Also. Die gehen ja aufs Klo, um sich zu übergeben. Ja. Also, so wirkte das dann halt auch immer. Ey, das ist, ich weiß nicht, also wenn man in so einer Situation wäre, der passt ja auch überhaupt nicht zu den anderen gar Leuten. Nicht. Ne? Und dann sitzt du dann halt mit so einem Typen, der nur Models jagt, weißt, du bist halt kein Modeltyp, ne? Ja. Du bist halt ganz normale Frau und dann bekommst du dann halt brühwarm erzählt, dass der Typ halt immer nur Models mitbringt und das letzte Mal wurde gesagt so, bring mal eine hässliche mit, die was im Kopf hat, so nach dem Motto. Das ist total unhöflich und echt daneben eigentlich. Ja auch aber, super demütigend. Ja, absolut. So, du bist ja hässlich, aber naja, du bist ja ganz intelligent und auch ganz lustig. Ist ja schön, dass du da warst, aber du wirst wahrscheinlich nicht normal kommen, weil wir das jetzt gerade erzählt haben. Ja, genau. Das ist echt übel. Ja, dieses ganze Thema, Models, die in New York herumlaufen und von irgendwelchen Typen gejagt werden, das ist ein bisschen albern, fand ich. Da merkt man so ein bisschen, dass die in den Anfangsfolgen so versuchen, irgendwie so ein Top-Thema zu haben und sich dann so zu versteifen und diese Geschichten drumherum zu bauen. Was interessant ist, aber auch manchmal so ein bisschen, naja. Gewollt. Ja, sehr gewollt, ne? Mich würde interessieren, ob es das Phänomen wirklich gibt, Modeljäger. Also, ich glaube schon. Das fand ich lustig. Guck dir mal die ganzen Promis an. Ich denke auch so Broker in New York, die wirklich viel Kohle verdienen, die wollen dann halt einfach keine Frau haben, die sich einfach niederlassen möchte und so normal aussieht, sondern wenn du die Möglichkeit hast, dann nimmst du dir eine Model-Tussi, ne? Ja. Würde ich sagen. Also würde mich jetzt auf jeden Fall nicht wundern. Das Zweite, was ich halt wirklich lustig fand, ist, dass Samantha mit dem Typen von Carrie dann mit nach Hause geht, ja, um sich dann flachlegen zu lassen, weil sie ja gehört hat, dass er ja nur Models datet. Ja, genau. Also wenn sie mit ihm schläft, wird sie zum Model. So nach dem Motto, das wirkt so un-Samantha-like. Die würde das normalerweise nur machen, also jetzt im Nachhinein betrachtet, weil sie das total kinky und total lustig und aufregend findet. Ja, aber nicht, um aufgewertet zu werden. Genau, diese Aufwertung zu erfahren, das würde sie normalerweise nicht machen. Also wobei nicht es unsere ja die Samantha. Frage ist nach der Einleitung, ob das halt eine Aufwertung ist. Aber ich glaube, sie betrachtet Models total positiv, oder? Im Vergleich zu den anderen in der Folge. Ja, wir dürfen nicht vergessen, es ist Ende der 90er Jahre, also kurz nach dem Model-Hype der Anfang der 90er Ja. Jahre, wo Supermodels so das erste Mal so richtig in den Vordergrund gepusht worden sind, obwohl sie eigentlich im Endeffekt nichts machen, außer posieren und nach vorne und nach links und zur Seite zu laufen. Es ist ein harter Job, wenn ich das kurz sagen darf. In Ja, ich weiß immer Verteidigung. nicht, welchen Fuß ich zuerst nehmen soll, den linken oder den rechten. Also, meine Freundin, bei der ich erzählt habe, dass ich mit ihr die Sendung immer gesehen habe, war auch Ja. Model zu der Zeit. Allerdings nicht Runway, sondern meistens Kataloge und so. Klar, man wird echt gut bezahlt, aber unter Umständen ist es echt nervig. Also und doof. Und du musst halt mit Fotografen arbeiten, die sind halt irgendwie blöd. Creepy manchmal, ne? Ja, also the Ja. creepy ist das ganze Business. Also Ja. sie ist manchmal dann so zu Probeshootings nach Mailand geflogen oder so. Das muss man machen. Also auch wenn die Fotos gar nicht benutzt werden, das macht man halt, um so ein Portfolio aufzumachen oder so. Und das ist halt wirklich merkwürdig da, was sie erzählt hat. Naja. Okay. Auf jeden Fall geht es ja dann auch unter anderem um The Bone, um Derek, Ja. den einzigen Kunden von Stanford. Derek. Auch, glaube ich, das einzige Mal, wo man Stanford dann wieder mal bei der Arbeit erlebt, mehr oder weniger. Seine Arbeit besteht ja hauptsächlich daraus, Derek abzutatschen. Ja, der spielt mit seinen Nippeln herum. Ja, dann weiß nicht. Perky. Ja, das ist im Endeffekt auch so, ich weiß nicht, also der ist ja jetzt kein Supermodel, also vom Aussehen her ist er okay, dann trägt er aber so eine ganz eigenartige Boxershorts, die nach gar nichts aussieht. Die ist Briefs, komplett bitte. schwarz. Boxerbrief. Boxerbrief, Ja, genau. die ist super langweilig. Also Also, das auf dem Runway zu präsentieren, okay. ja, habe ich nicht verstanden. Ich meine, vielleicht sollte Nee. es an Calvin Klein angelehnt sein. Also Sehr wahrscheinlich. der Typ, also die Vorlage soll wohl auch ein Model sein. Dieses männliche Model gab es tatsächlich, nachdem der modelliert wurde. Und der war auch Calvin Klein Model. Der Okay. erste Mann, der am Times Square rumhing, soweit ich weiß. Ah, okay. Das ist ja interessant. Diese Geschichte wird ja auch später dann Ende der Staffeln dann auch nochmal aufgegriffen. Aber da kommen wir wahrscheinlich in einigen Jahren dazu, darüber zu reden. Bei dem Tempo. Ja, mal sehen. Ja, auf jeden Fall geht es ja dann hauptsächlich tatsächlich nur um dieses Thema Sex und Models und die ganzen Menschen, die im Endeffekt nur drauf an sind, jetzt Models zu daten. Und Miranda, die datet natürlich kein Model oder Miranda ist kein Model. Sie trifft mal wieder Skipper. Ja, du magst ihn nicht. Also ich finde Skipper so unerträglich. Das ist so Ich weiß nicht, unfassbar. wie er das hinkriegt. Ich glaube, er soll diesen jungenhaften Charme versprühen. Erinnert mich immer sehr an den jungen Tom Hanks. Und ich finde, Ja. das tut er aber gar nicht. Ich finde ihn immer sehr wehleidig. Und dann stellt er aber irgendwie total unpassende Fragen oder macht auch manchmal gemeine Kommentare oder so. Das ist irgendwie komisch. Es ist eine komische Ohne Person. es zu merken auch noch, ne? Ja, genau. Das ist so awkward manchmal. So, du sitzt dann daneben und denkst dir, warum sitzt die Dame jetzt gerade neben Skipper? Warum? Warum geht sie nicht weg? Naja, sie sagt ja in der einen Szene zu Carrie, dass der Sex ganz toll sei. Ja, und erinnert sie so ein bisschen an Welpen, ne? Stimmt, und sie kann, er macht alles, was sie will. Das ist, glaube ich, auch ein Qualitätskriterium, was sie nennt. Ja, absolut. Und ich meine, wenn du keinen Sex hast momentan und dann Alternative sagst, okay, dann hast du halt den Skipper und mit denen kannst du dann vögeln. Naja, okay, dann besser als nix. Dann nehmen wir doch mal Skipper. Ja, naja. Was war denn dein Lieblingszitat? Mein Lieblingszitat war: Auf der Show, wo Derek läuft, sitzen Samantha und Carrie im Publikum. Also das Publikum sitzt Carrie mit diesem Barclay, dem Modeljäger, und Samantha setzt sich dazu und bemerkt ihn wohlwollend und fragt Carrie, nachdem sie Barclay vorgestellt hat: Martini ganz normal oder mit Schirmchen drin? Völlig stinknormal. Tatsächlich? Er ist wirklich süß. Da läuft doch nichts mit euch, oder? Gott, nein, er ist der totale Modeljäger. Was ihre verklausulierte Frage danach ist, ob der Typ schwul ist oder nicht, das fand ich sehr lustig. Ja, stimmt. Das ist auch großartig. Das habe ich tatsächlich erst, nachdem du das erwähnt hast, bemerkt, weil ich da überhaupt nicht drauf geachtet Das ist habe. auch nur so ein Nebensatz, aber der ist, also ich mag das, wenn Pointen in so absolut unwichtigen Nebensätzen ganz schnell versteckt sind und dann so Absolut, gute. ja. Ja. Ja, das, was ich mir ausgesucht habe, war im Endeffekt, also es gab zwei Zitate und jetzt habe ich mir jetzt nur eins rausgesucht. Und zwar kurz danach sind die beiden ja zusammen im Apartment von ihm und dann spricht sie natürlich ihn darauf an, wo die Kameras sind. Mhm. Und dann kommt natürlich der schöne Spruch. Also, wo ist sie? Wer? Die Kamera. Deine Freundin Carrie hat dir davon erzählt? Aha. Nur keine Sorge, ich filme nur Models. Es stört mich aber nicht. Für dich mache ich eine Ausnahme. Samantha erwartete nicht weniger als die gleiche Aufmerksamkeit wie jedes andere Model in der Stadt. Wo sie dann auch grinsend schön in die Kamera guckt und es total genießt, gefilmt zu werden. Ich muss jetzt auch noch mal ein zweites Zitat noch mal reinhängen, was ich nämlich vergessen habe. Denn die Serie oder die Folge endet jetzt gerade wirklich wunderschön in einem Café, wo Carrie noch mal alles Revue passieren lässt. Dann kommt Big ins Café rein und rekapituliert noch mal das, was sie mit ihm besprochen hat, nämlich diese ganzen Männer, die nur auf Models stehen, sehr oberflächlich, bla bla bla. Und sagt im Endeffekt zu ihr: Nach einer gewissen Weile, da will man die Frau, die einen zum Lachen bringt. Sie wissen, was ich meine. Okay. Wiedersehen. Eine total schöne Aussage und auch noch dieser Umstand, dass er sich extra gemerkt hat, wo sie immer ihre Kolumnen schreibt, in welchem Café, um dann dahin zu gehen, um sie aufzusuchen und ihr genau das zu sagen und dann wieder zu gehen. Ja. Einfach total schön. Und das schon in der zweiten Folge. Ja, da zeichnet sich was ab. Ja, ist total schön, ja. Wie viele Stanfords würdest du der Folge geben? Ich bleibe bei 3 Stanfords. Ich fand sie spritzig, lustig. Genau wie die erste Folge. Okay, ich gebe nur 2 und zwar aus dem Grund, weil ich die erste Folge deutlich besser fand und mir auch dieses Model- und Menschen-Ding nicht so, ich fand es jetzt nicht so berauschend. Also es hat mich nicht wirklich überzeugt, daher, ja, es war sehr, sehr oberflächlich, fand ich, von den Themen her. Nein, Sex in the City, oberflächlich. Ich finde tatsächlich Sex and the City gar nicht so oberflächlich, wie es auf den ersten Blick scheint. Also wir werden, glaube ich, in den nächsten Folgen oder in Ende der Staffel auch noch ein paar Sachen sehen oder in den nächsten Staffeln einige Sachen sehen, die deutlich tiefgründiger sind als das, was man immer so mit Sex and the City verbindet. Ja, aber diese anfänglichen Staffeln, da ist es schon immer so, wir nehmen ein Thema, wir machen uns drüber lustig, nächste Folge. So, bis auch ja, die Sachen, die sich halt durchziehen. Ja, und nicht zusammenhängend, was ich ein bisschen schade finde. Das war die Folge Nummer 2, Rewatch Models und Menschen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.